Das Jupiter-Prinzip ist prädestiniert, das geradezu archetypische Ende der Fahnenstange beim Wachstumsthema zu durchschauen. Wie wir wissen, wächst auch die Leber, unser jovischstes Organ, mit ihren Aufgaben. Je mehr Alkohol wir trinken, desto mehr expandiert sie und wächst im Sinne einer Fettleber über sich selbst hinaus. Nun ist die Leber, typisch Jupiter-Prinzip, auch extrem tolerant. Wird ihr die eine Hälfte chirurgisch entfernt, ist sie nach einem Jahr nachgewachsen, und zwar besser und vollständiger als der Schwanz einer Eidechse. Gibt ihr der Alkoholiker nur am Wochenende alkoholfrei oder seine drohende Ehefrau, kann er sich damit lange über die Runden retten. Aber irgendwann ist Schluss mit lustig und Leber und die Fettleber geht in die Zirrhose über. Diese stellt sozusagen negatives Wachstum dar. Statt Expansion mehr der Fett- als der Leberzellen, wie in der Fettleberphase, kommt es jetzt nur noch zu Bindegewebewucherungen und die Leber stellt ihre Funktion unter Schrumpfung allmählich ein. Dieses Muster ist natürlich nicht auf unseren Körper beschränkt, sondern auch aus der Wirtschaft bekannt, wo Firmen durchaus zu rasch wachsen und gleichsam zu Tode expandieren. Am Ende wachsen dann nur noch Bürokratie und Controlling. Der operative Bereich aber wird unproduktiv und das Ganze kollabiert in Insolvenz oder Konkurs. Tatsächlich könnte man in der Analogie meinen, der Casino-Kapitalismus habe vielerorts die Expansionsphase der Fettleber schon überschritten und sei ins Zirrhosestadium übergegangen, wo die Produktivität gar nicht mehr zunimmt, sondern nur noch Bürokratie und Pseudocontrolling wuchern. Hinter all dem dürfte der vom nüchternen Hanseaten Schmidt verachtete Wunsch stehen, mit wenig Einsatz und ohne eigene Anstrengung trotzdem ganz groß rauszukommen. Insofern entspricht der Traum von dem Supergewinnaktien dem vom Jahrhundert-Jackpot. Der Schatten des Casino-Kapitalismus liegt in der schon bei der Geldreligion dargestellten Problematik. Insofern Religio, Religion als Lieferantin von Lebenssinn, sowieso zum Jupiter-Prinzip gehört und die Geldreligion durch ihr unkontrolliertes Krebswachstum längst zur größten aller Zeiten herangewachsen ist, gehört sie hierher. Sie könnte leicht zum Grand Canyon der Menschheit werden, rast unser Zug doch fast ungebremst auf den größten denkbaren Abgrund zu. Das könnte durch die vielen betroffenen Ebenen ein Einschnitt werden, gegen den der Schwarze Freitag von 1929 wie ein Kindergeburtstag wirkt. Für weit mehr als 99% der Menschen bleibt der Traum vom richtig großen Jackpot, den sie einmal knacken wollen, ein ebenso illusorischer Traum wie der vom großen Börsencoup durch die Superaktie. Bei Lotto und Toto spielt der Glücksspieler gegen den Staat, an der Börse gegen die Insider der Großfinanz, die wahrscheinlich mächtigsten der Welt. Das ist eigentlich leicht zu durchschauen, aber das Jupiter-Prinzip liebt nun einmal die größten Illusionen. Diese Träume, in der Praxis immer wieder in Albträume gewandelt, werden schon deshalb nicht aussterben, weil das Jupiter-Prinzip heute zu wenig andere konstruktive Ein- und Erlösungsebenen im Bereich von Lebenssinn und Philosophie, überbordender Lebensfreude, spiritueller Erfüllung und Religio findet. Das offenbart nicht nur die Fettsuchtwelle, sondern eben auch die nur weniger sichtbare, aber ähnlich weit verbreitete Glücksspielorgie, hinter der materielle Jupiterträume stecken, von der Luxusvilla, dem Luxusauto bis hin zur Luxusjacht. Selbst wenn es beim minimalen Anteil der Lottospieler einmal klappt, ist das anfangs im Überfluss vorhandene Geld sehr rasch unter den plötzlich vielen bedürftigen Freunden großzügig verteilt. Der Volksmund kennt das als wie gewonnen, so zerronnen. Es kann also gar nicht klappen, aber die Medien berichten, in welchem Interesse eigentlich, immer wieder von einem vollen Jackpot und halten in wenig menschenfreundlicher Art mit ihrer Sensationslust das Glücksrad am Laufen, an dem die Unglücklichen hängen bleiben. Obwohl es so dazu kommen kann, dass der Jupiter-Typ es gar nicht zu Geld und materieller Fülle bringt und seinen hohen Ansprüchen zum Opfer fällt, hat er mit seinem Optimismus in einer Welt, der ökonomisches Wachstum und Expansion alles bedeuten, gute Karten und in der Regel leichtes Spiel. Auf dem jovischen Weg zu Fülle und Großzügigkeit ist der Optimismus des Jupiter-Prinzips von unschätzbarem Wert und die passende Musik dazu ist Beethovens Ode an die Freude. Freude schöner Götterfunken. Hier ist die innere Glut, die glühende Begeisterung für die Lebensphilosophie, die Liebe zur Weisheit zu Hause. Hier kommt auch der Weg zu letzter Gerechtigkeit ans Ziel, der mit dem für seinen Klienten kämpfenden Anwalt über einen für weltliche Gerechtigkeit zwischen den Individuen sorgenden Richter zu einer für alle gültiges Recht sprechenden Verfassungsrichterin zu jener salomonischen Weisheit führt, die sich mit göttlicher Gerechtigkeit paart und für jovische, also großzügige und höchste Ausgewogenheit und Fülle sorgt. Marianne Williamsons durch Nelson Mandela unsterblich gemachten Worte würden gut auf diesen Weg passen, die uns Mut machen zu unserem Begnadetsein, unserer unermesslichen Fantasie und spirituellen Macht, zu unserem Licht zu stehen, diesem Leuchten des Lebens, das von innen heraus scheint, um die Herrlichkeit Gottes zu verwirklichen, die in uns ist, und nicht nur in einigen von uns, sondern in allen, die uns ermuntern, unser eigenes inneres Licht strahlen zu lassen, um andere einzuladen, es ebenso zu tun. Wenn wir unser volles Potenzial, die Vielfalt und Fülle aller 12 Lebensprinzipien leben, wird das tatsächlich zur Faszination und Einladung für alle anderen, zu ihrer Größe und inneren Fülle zu stehen. Herausforderung und Lernaufgabe ist hier, das rechte Maß zu finden und alles in Maßen statt in Massen zu betreiben und so auf ein Gleichgewicht zwischen Einsatz und Gewinn zu zielen. Fragen an mich selbst. Wie großzügig erlaube ich mir heute schon zu sein? Wie steht es mit meiner Toleranz? Wie groß ist mein Traum von mir und meiner Lebensaufgabe? Über wie viel Optimismus verfüge ich im Augenblick schon? Wie ist bei mir das Verhältnis zwischen äußerer und innerer Fülle? Was ist mir Erfüllung wert? Wie sieht mein Wachstum aus und wie verwirklicht es sich auf den verschiedenen Ebenen? Wo erlebe ich Expansion im Hinblick auf mein ganzes Potenzial? Habe ich eine Lebensphilosophie, die mich trägt? Wie viel Sinn finde ich in meinem Leben? Wie sehen meine hohen Ziele aus? Habe ich mein Licht schon leuchten erlebt? Was bin ich bereit, dafür zu tun?